So, es ist wirklich eine Ehre für mich, hier bei euch zu sein. It's an honor for me to be here. I speak English. And this morning we had a good time here. Und heute Morgen hatten wir eine sehr gute Zeit hier. And we will have a good time this evening also. Und wir werden heute Abend auch eine sehr gute Zeit haben. I only met Pastor Rob and Mary a couple of weeks ago. Also ich habe Pastor Rob und Mary vor ein paar Wochen getroffen. And after a while we were together, he said, can you preach for us in 2 weeks time? Und nach einer kurzen Weile, wo wir zusammen waren, hat der Pastor Rob gesagt, kannst du hier bei uns predigen? So I thought, this man is really, really courageous. Und ich dachte bei mir, dieser Mann hat wirklich Mut. He is risking a lot. Und er riskiert sehr viel. Because one thing is to preach when the pastor is here. Denn es ist eine Sache zu predigen, wenn der Pastor hier ist. Another thing is to preach when he's not here. Aber es ist ganz anders, wenn ich predige und er ist nicht hier. So he must really trust me. Also er muss mir wirklich vertrauen. And he must be by faith because he doesn't know me. Und er muss das im Glauben tun, denn er kennt mich nicht. So I can preach anything tonight. Denn ich kann heute Abend alles predigen. So the pastor is not in the house, so we. So der Pastor ist nicht im Haus. I come from Italy. Also ich komme aus Italien. And my accent is Italian, really. Und mein Akzent ist wirklich auch italienisch. And I am married to an English lady. Und ich bin mit einer englischen Dame verheiratet. And my children are Austrians. Und meine Kinder sind Österreicher. And I'm preaching in English. Und ich predige in Englisch. So I'm a bit confused now. So jetzt bin ich wirklich durcheinander. I met my wife in a Bible school. Und ich habe meine Frau in einer Bibelschule kennengelernt. Like many people do. So wie das viele Leute tun. That's why you go to Bible school. Und deswegen geht ihr auch zur Bibelschule. The excuse was to go to learn the Bible. Aber die Entschuldigung war natürlich, ich wollte die Bibel lernen. Really, I was serious. Also ich war wirklich ernst damit. But then I fell in love with my wife. Aber ich habe mich verliebt in meine Frau. In Angela. In Angela. And I remember the second day when we went for a walk together. Und ich kann mich erinnern am zweiten Tag, wo wir spazieren gingen. She said to me, God called me to go to Austria. Da hat sie zu mir gesagt, Gott hat mich dazu berufen, nach Österreich zu gehen. When she was 16, she came with a team of young people from England to Villach. Also als sie 16 war, kam sie mit einigen jungen Leuten nach Villach. And what she saw and what she felt in Austria, she could never forget. Und das, was sie hier in Österreich gesehen und gefühlt hat, konnte sie nicht mehr vergessen. She was almost engaged to a very wealthy farmer. Und sie war schon fast verlobt zu einem sehr wohlhabenden, and sag ich, Farmer. And to cut a long story short, also she stopped engagement, stopped everything to come to Austria. Und um diese Geschichte zu verkürzen, sie hat alles abgebrochen, also die Verlobung, und sie ist nach Österreich gekommen. That's right. And to be able to come here, she had to do some training and she landed in the Bible school where I was. Und um hierher zu kommen, musste sie sich vorbereiten und sie ist in dieser Bibelschule gelandet, in der ich war. So she had given up so much to come to Austria. Also sie hat so viel aufgegeben, um nach Österreich zu kommen. And she was not prepared to let an Italian to mess that up. Und sie war überhaupt nicht vorbereitet, dass ein Italiener sie durcheinander bringt. And so she told me, if you want me. Und so hat sie zu mir gesagt, wenn du mich möchtest. You have to have Angela and Austria. Dann musst du Angela nehmen und Österreich. If you don't take Austria, forget Angela. Denn wenn du Österreich nicht akzeptierst, dann vergiss Angela. It was an offer I can't refuse. Und das war ein Angebot, das konnte ich nicht ablehnen. I could, so, and so that's how I landed in Austria. Und so bin ich schließlich nach Österreich gekommen. That was the only way you can get a southern Italian. Und das war wirklich die einzige Art und Weise, wie du einen gesattelten einen Süditaliener. Who grew up at the seaside. Und einen Italiener, der, sag ich mal, am Meer aufgewachsen ist. To make him come to Austria. Ihn dazu zu bewegen, nach Österreich zu kommen. You can only do this through a beautiful woman. Das konntest du nur erreichen durch eine wunderschöne Frau. And God knew that. Und Gott wusste das. And so to take me to Austria, he used my wife. Und um mich nach Österreich zu bringen, hat meine Frau verwendet. So we are a little different. The wife is not following the husband is following the wife. Also es war nicht so, dass sich die Frau in den Mann verliebt hat, sondern der Mann in die Frau, oder? It was not that the wife followed me. Also es ist nicht, dass die Frau ihm gefolgt ist, yes, sondern umgekehrt. Also er ist der Frau gefolgt. That's right. So, okay. Now pray for Carmen today. Also bitte betet für mich. Because she's going to translate an Italian speaking English. Weil ich muss einen Italiener übersetzen, der Englisch spricht. I speak very fast like an Italian. Yeah. Und ich spreche so schnell wie ein Italiener. Anyhow, it's a real pleasure to be here. I heard. Es ist eine Ehre, hier zu sein für mich. I heard often people talking about this church. Und ich höre oft, dass Menschen über diese Gemeinde sprechen. And I was really looking forward one day to meet you. Und ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut, euch eines Tages zu treffen. And I want to tell you, you are a gift to Vienna. Und ich möchte euch sagen, ihr seid ein Geschenk an Wien. You, hear me, you are a gift to the city. Also hört mich an, ihr seid ein Geschenk zu dieser Stadt. And very often we have to realize the value we have. Und sehr oft müssen wir erkennen den Wert, den wir haben. And I want to help you tonight to realize the value you have in the city. Und ich möchte euch heute Abend helfen, euren Wert zu erkennen, den ihr habt für diese Stadt. If you don't understand the value you have, denn wenn du den Wert nicht verstehst, den du hast, then you sell yourself very cheaply. Dann verkaufst du dich selber sehr billig. But you are a very precious church. Aber ihr seid eine sehr wertvolle Gemeinde. And Vienna is blessed by you. Und Wien ist sehr gesegnet durch and euch. And the influence you are having also in your world around you. Und auch den Einfluss, den ihr in der Welt um euch herum habt. So I want to read in Joshua chapter 1. Und ich möchte gerne in Josua Kapitel 1 lesen. If you have a Bible, you can read with me. Und wenn du die Bibel hast, kannst du mitlesen. Otherwise just write it down. Und sonst schreib es einfach nieder. To make sure I'm not reading something that is not in the Bible. Damit du sicherstellst, ich lese etwas, was nicht in der, also was in der Bibel steht. Because I might do that. Denn vielleicht tue ich das. Joshua chapter 1 and verse 1. It says, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, he said, Moses, my servant, is dead. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben. Now listen, everybody knew Moses was dead. Also hört zu, jeder wusste, Mose war tot. Joshua also knew that Moses was dead. Und Josua wusste auch, dass Mose tot war. And yet God told him, Moses is dead. Und doch hat er ihm gesagt, Moses ist tot. I thought Joshua said, well, I know that. Und ich dachte mir, Josua wird sagen, ja, ich weiß das. You know, God never tells us things just to waste his time, you know? Denn Gott sagt uns nie Dinge, um Zeit zu verschwenden. But he said this to Joshua because he wanted him to realize that an old era had gone and a new era was coming. Denn er sagte das zu Josua, um zu realisieren für ihn, dass eine alte Zeit vorbei war und eine neue Zeit beginnt. And then he says to him, und dann sagt er zu ihm, now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River in the land I am about to give to them, to the Israelites. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. And in verse 5 it says, no one will be able to stand up against you all the days of your life. Und in Vers 5 steht, niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. As I was with Moses, wie ich mit Mose gewesen bin, so will I be with you. So will ich auch mit dir sein. I will never leave you nor forsake you. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Now I want you to realize that at this point Joshua and the people of Israel were ready to enter this promised land God had given them. Und ich möchte euch daran erinnern, dass das Volk bereit war, in das verheißene Land einzugehen, das Gott ihnen geben will. A strange thing happened. Und eine fremdartige Sache passiert. Is that in the year before that the old generation died away. Und ein Jahr zuvor ist die alte Generation gestorben. And now a new generation was ready to enter the land together with Joshua. Und nun war eine neue Generation bereit, das Land einzunehmen zusammen mit Josua. And the worst time Israel had was behind them. Und die schlimmste Zeit, die Israel hatte, war hinter ihnen. Now they were ready, full of faith, to take hold of what God had for them. Und nun waren sie bereit, voller Hoffnung und Glauben, das einzunehmen, was Gott für sie vorbereitet hat. They had gone through so many difficulties in the desert. Und sie sind durch so viele Schwierigkeiten in der Wüste hindurchgegangen. The people who were complaining were not there anymore. Und die Leute, die sich immer beschwert haben, waren nicht mehr da. That's why Moses said, God, what's happening? People are dying young. Deswegen sagte Mose zu Gott, die Menschen sterben jung. Yeah, they're dying young. They are 90, they are 80, 90, they already die. Und die waren 18, 19 und die... No, 80, 90. Die sind 80, 90 und die sind gestorben. In those days they were still young when they were 90, you know? Weil damals sagte man jung, wenn sie 80 yeah. waren. Yeah, Caleb, when he was 80, he said, I'm about to start to live now. Denn Caleb sagte, als er 80 war, ich beginne jetzt erst zu leben. This happened because God wanted that the generation of unbelief would pass away and a new generation would come forth that could take the promise. Und das ist passiert, denn eine Generation, die nicht glauben konnte, ist gestorben, damit eine neue Generation mit Glauben diese Verheißung einnehmen konnte. So Joshua is standing there and he has a generation of faith behind him. Und Josua steht dort und hat eine Generation von Glaubenden hinter sich. They were ready to go with him everywhere. Und die waren bereit, mit ihm überall hinzugehen. So Joshua is there and God speaks to him the words we just read. Und Josua ist da und Gott spricht zu ihm die Worte, die wir gerade gelesen haben. So he says, so I will be with you. Er sagt, so werde ich mit dir sein. And I will never leave you, never forsake you. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. And then he says, be strong and courageous. Und dann sagte zu ihm, sei stark und mutig. Now I'm sure then when Joshua heard the words be strong and courageous, he thought, that's nice. Und ich bin mir sicher, als er die Worte gehört hat, sei stark und mutig, das ist gut. Sorry. When you write a letter to somebody, you also write, be blessed. Denn wenn du jemandem einen Brief schreibst, dann schreibst du auch, sei gesegnet. So it was something like that. You know, be strong and courageous. So es war für ihn wie, ja, sei stark und mutig. And then he says, be strong and courageous. Er sagt, sei stark und mutig. In verse 6. Vers 6. Because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. And then God says something again. He says, be strong and very courageous. Und dann sagt Gott noch einmal, sei du nur stark und sehr mutig. By now Joshua is thinking, why is he repeating that? Und jetzt denkt sich Josua, warum wiederholt er sich? Why does he say that again? Warum sagt Gott das nochmals? Okay, then never mind. Then I'll keep on speaking, God. Okay, Gott, sprich nur weiter. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Do not turn from it to the right or to the left. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. That you may be successful wherever you go. Damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Do not let this book of the law depart from your mouth. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Meditate on it day and night. Sondern forsche darin Tag und Nacht. So that you may be careful to do everything written in it. Damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Then you will be prosperous and successful. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. And then God says, have I not commanded you? Und dann sagt Gott, habe ich dir nicht geboten, be strong and courageous. Dass du stark und mutig sein sollst. And if it was not enough, he says, do not be terrified. Und sei nicht unerschrocken und nicht verzagt. Do not be discouraged. Sei nicht entmutigt. Now, by now, Joshua is shaking. Und nun zittert Josua bereits. Now, if I would tell you at the end of the meeting, denn wenn ich dir am Ende dieses Treffens sage, or if Michi would tell you, oder wenn der Michi dir das sagen würde, nice to have been with you here. Now, before you go home, let me tell you. Es war sehr schön, dass ihr heute da wart, aber bevor ihr nach Hause geht, möchte ich euch sagen, be strong and courageous. Sei sehr stark und mutig. You would say also, oh, that's nice. Dann würdest du auch sagen, ja, das ist sehr nett. But then you're about to go and he calls you again. He says, stop, stop, stop. Just wait, listen to me again. Und dann ruft er dich nochmal und sagt, na, halt mal, hör mir nochmal zu. Before you leave, just I want to say you be strong and very courageous. Bevor du gehst, möchte ich dir sagen, sei mutig und stark. You would also think, hey, what's going on? Dann würdest du dir auch denken, halt mal, was ist da jetzt? What's los? Out there? Was ist da draußen? Why are you telling us to be strong and courageous the third time now? Wieso sagst du mir jetzt zum dritten Mal, ich soll stark und mutig sein? And Joshua was feeling exactly the same in my version of the Bible. Und Josua hat sich genauso gefühlt in meiner Version der Bibel. I have the Italian Bible. Ich habe die italienische Bibel. Exaggeration. Eine Ausnahme. Because I mean, the worst was behind them. Denn das Schlimmste war hinter ihnen. They had a bunch of young people that were saying, Joshua, we are as crazy as you. Let's go for it. Und er hatte ganz viele junge Leute, die so verrückt waren wie Josua und die gesagt haben, komm, wir machen das. So why are you telling me to be strong and courageous as if the worst is still coming? So warum sagst du mir jetzt, sei stark und mutig, als ob das Schlimmste erst kommen würde? You know why God was saying to Joshua to be strong and courageous? Wisst ihr, warum Gott zu Josua gesagt hat, sei stark und mutig? Because to inherit everything God has got for you. Denn damit du alles besitzt oder einnimmst, was Gott für dich hat. You need courage. Da brauchst du Mut. You need courage. Du brauchst Mut. Most of the last few years of Israel. die letzten Jahre vom Volk Israel were spent to fight for survival. Wann mussten sie damit verbringen, damit sie überleben konnten? And many churches invest much energy to survive. Und sehr viele Gemeinden verbrauchen sehr viel Energie, um zu überleben. And you know what the devil does? Denn weißt du, was der Teufel tut? He keeps many churches busy in survival. Er hält sehr viele Gemeinden sehr beschäftigt zu überleben. Because he knows, as long as they fight to survive, denn er weiß, solange sie kämpfen, um zu überleben, they will not have enough energy to establish. Haben sie keine Energie, um etwas aufzurichten. Now Joshua was gonna fight to establish now. Denn Josua war bereit zu kämpfen, um etwas aufzubauen. To take the promises of God for him and the people of Israel. Um die Verheißungen Gottes für sich und das Volk Israel zu nehmen. And to do that, he needed courage. Und um das zu tun, hat er Mut gebraucht. If I was the devil, wenn ich der Teufel wäre, and I wanted to stop Israel from entering the land, und ich möchte Israel aufhalten, ins Land hineinzugehen, you know what I would do? Du weißt, was ich tun würde? I would just discourage them. Ich würde sie entmutigen. You know what discouragement is? Weißt du, was Entmutigung ist? Absence of courage. Die Abwesenheit von Mut. Absence of courage. Die Abwesenheit von Mut. Many people believe a discouraged person is somebody who looks very sad. Viele Menschen glauben, eine entmutigte Person ist jemand, der sehr traurig ausschaut. He sits in the church and he doesn't sing, he's just there like this. Und sie sitzt in der Kirche und sie singt nicht und sie ist einfach nur da. And you go to this lady, you say, Carmen, you look very discouraged. Und du gehst zu dieser Frau und sagst, Carmen, du schaust sehr entmutigt aus. Can I pray for you? Kann ich für dich beten? It's good to do that, but you know what? The true dangerous discouragement is not that. Es ist gut, das zu tun, aber die wahre Gefahr der Entmutigung ist nicht das. The discouragement that will keep us away from our promises is not looking sad. Die Gefahr der Entmutigung, die uns von unserer Verheißung abhält, ist nicht, dass wir traurig ausschauen. Because we can have bad days and we can be sad, you know? Denn wir können schlechte Tage haben, wir können traurig sein. But real discouragement is when courage has left you. Aber wirkliche Entmutigung ist, wenn der Mut dich verlassen hat. You might be smiling and still be discouraged. Du lächelst vielleicht, aber bist entmutigt. There are people maybe sitting beside you that may be smiling and look good, but they are discouraged inside. Da sitzen vielleicht Menschen um dich herum, sie schauen gut aus, aber innerlich sind sie entmutigt. And some things happen sometime in our lives that are being sent to take courage away from us. Und manche Dinge passieren in unserem Leben, die uns dazu veranlassen, den Mut von uns zu nehmen. Things happen to us and it's as if they suck courage out of us. Und Dinge passieren uns, die saugen den Mut aus uns heraus. Discouragement is taking courage away from somebody. Und Entmutigung bedeutet, den Mut von jemandem wegzunehmen. And what I want to preach about tonight is about being courageous. Und über was ich heute Abend sprechen will, ist mutig zu sein. And I want to encourage you not to be discouraged. Und ich möchte euch Mut machen, damit ihr nicht entmutigt seid. Israel needed courage to face giants. Denn Israel brauchte Mut, um den Giganten entgegenzutreten. They needed courage to do crazy things. Sie brauchten Mut, um verrückte Dinge zu tun. Like, for example, marching around the walls of Jericho. Zum Beispiel, um die Mauern von Jerusalem herum zu marschieren. I mean, either you are courageous to do that, auch wenn du mutig bist, das zu tun. Or you are stupid. Du bist dumm. Either you are courageous, entweder bist du mutig or stupid. Oder dumm. Because it's crazy to march around walls and things are gonna fall down. Denn es ist verrückt, um Mauern herumzugehen und die Mauern stürzen ein dann. But God knew, for these people to do this stuff, they need to be courageous. Aber Gott wusste, um diese Dinge zu vollbringen, musste das Volk mutig sein. Joshua needed to be very courageous. Und Josua musste sehr mutig sein. You know, Moses, when he came in front of the promised land. Denn Mose, als er vor das verheißene Land kam. You know what he did? Weißt du, was er tat? He got 12 spies. Er hat 12 Spione ausgesandt. One from each of the tribe of Israel. Jeden einzelnen von jedem Stamm Israels. He did it nicely democratic. Er hat das sehr nett und demokratisch gemacht. And you know, there was a guy called maybe Kurt. Da war vielleicht ein Typ dabei namens Kurt. I hope there is no Kurt here. Ich hoffe, es ist kein Kurt hier. And Kurt was one of the guys who had been chosen to go across in the land to spy out the land. Und Kurt war einer der Männer, die ausgewählt wurden, um das verheißene Land auszuspionieren. So the evening before he left, all the people of his tribe gathered around him. Und der Abend, bevor er sie verlassen hat, hat sich dieser ganze Stamm um ihn herum versammelt. And they said, Kurt, listen to us. Listen to us. Und sie sagten, Kurt, hör uns zu. Please remember, I have wife and children. Bitte erinnere dich, ich habe Frau und Kinder. I have a business. Ich habe ein Geschäft. I cannot afford all this faith stuff. Ich kann mir dieses Glaubenszeug nicht leisten. You know, all these let's go over, fight against the giant, I can't afford that. Ich kann mir das nicht leisten, da diese Sache, du kämpfst gegen die Giganten. Bring a report that is realistic. Bring mir einen realistischen Bericht. And so that happens to all the others. Und das ist auch allen anderen passiert. So they went across into the promised land. Also sie gingen ins verheißene Land. And they came back with a realistic report. Und sie kamen zurück mit einem sehr realistischen Bericht. And it was, we can't do it. Und das war, wir können das nicht schaffen. You need crazy people to do. Very often we need people who are a little bit crazy to do the will of God. Sehr oft braucht es wirklich verrückte Leute, um den Willen Gottes most, zu tun. Most times God does not want things from us which are realistic. Und die meiste Zeit verlangt Gott von uns nicht Dinge, die realistisch sind. Otherwise you don't need any faith for that. Weil sonst bräuchtest du ja keinen Glauben dafür. So they came back and said we cannot do it. Also sie kamen zurück und haben gesagt, wir können das nicht tun. Joshua said I will do it differently. Und Josua sagt, ich werde das anders machen. Joshua, if you read in the Bible, Joshua got hold of a young man. Denn wenn du der Bibel nachliest, Josua hat sich einen jungen Mann geholt. Somebody is not even mentioned in the Bible what his name was. Und es ist nicht erwähnt, welcher Name das war. And he says, come on, he said, can you do me a favor? Er sagt, kannst du mir einen Gefallen tun? Just go across the Jordan, check a few things and just bring me tell me what you see there and I just need some confirmation from you. Geh bitte über den Jordan, check die Dinge aus und ich brauche von dir einfach Informationen. The guy came and came back and said, yeah, we can do it. Und der Mann ging und kam zurück und sagt, ja, wir können das tun. No, most people said to maybe would have said to Joshua, hey, you're doing things differently now. Vielleicht hätten die meisten zu Josua gesagt, hey, du machst ja die Dinge anders. Moses sent 12 people across. Mose hat 12 Leute herübergeschickt. We voted them. Und wir haben sie gewählt. We knew them. Wir kannten sie. Now this guy you're sending across, we don't know him. Denn diesen Mann, den du darüber geschickt hast, kennen wir gar nicht. He could maybe encourage you to do the will of God. We never know. Er hat dich vielleicht ermutigen können, den Willen Gottes zu tun. Wir wissen es nicht. So Joshua needed courage to do things differently. So Josua brauchte Mut, um die Dinge anders zu tun. This is why God said to Joshua, remember, Moses is dead. Deswegen sagt Gott zu Josua, erinnere dich, Mose ist tot. And you know there are times in our lives as people and even as churches when God wants us to do things differently. Und da gibt es Zeiten auch für uns Leute in der Gemeinde, wo Gott will, dass wir Dinge anders tun. And we need to be courageous people to do that. Und wir müssen sehr mutige Leute sein, um das tun zu können. You know, a businessman in America, his aim is to try something. Du weißt, ein Geschäftsmann in Amerika, sein Ziel ist es, etwas auszuprobieren. A businessman in Austria or in Europe is not, his aim is not to make a mistake. Und ein Geschäftsmann in Österreich oder in Europa, der schaut darauf, dass er keine Fehler macht. We European, we are more concerned about not failing than trying. Wir als Europäer sind darüber mehr besorgt, dass wir nicht versagen und keinen Fehler machen, als etwas Neues auszuprobieren. And our culture must change. Und unsere Kultur muss sich ändern. Because if we want to do God's will with this fear of failing, we will never do something. Denn wenn du Gottes Willen tun möchtest mit dieser Angst vorm Versagen, dann werden wir nie etwas tun. So we need to be very courageous, even sometimes to be prepared to fail. Also wir müssen sehr mutig sein, auch manchmal um vorbereitet zu sein, um zu fallen. Here it comes. Und nun kommt's. One good thing about being young is that you are not experienced enough to know you cannot possibly do the things you are doing. Eine gute Sache daran, jung zu sein, ist es, dass du nicht erfahren genug bist, zu wissen, dass das, was du tust, du eigentlich nicht tun kannst. And sometimes we call, we say, oh, we are wiser now. Und manchmal sagen wir, ja, jetzt sind wir weiser oder kluger. You know, we don't do these crazy things anymore. You know, we are wiser. Wir machen diese verrückten Dinge nicht mehr, jetzt sind wir klüger. But actually, what we mean is that we don't have courage anymore to do the stuff we used to do before. Aber was wir eigentlich damit sagen, ist, wir haben nicht mehr den Mut dazu, die Dinge zu tun, die wir getan haben. When you pray for your leadership in the church, denn wenn du für deine Leiterschaft in der Gemeinde not betest, if, sondern when, nicht wenn, sondern du tust es, then no, don't pray that they never make mistakes. Dann bete nie, dass sie keine Fehler machen. But pray that they will be courageous. Aber bete, dass sie mutig sind. Pray that they will be courageous. Bete, dass sie mutig sind. One day a woman came to me on a Sunday evening. Einmal an einem Sonntagabend kam eine Frau zu mir. I was somewhere else in Austria, not in Vienna. Ich war irgendwo anders in Österreich, nicht in Wien. And at the end of a message, she came to me. Und am Ende einer Predigt kam sie zu mir. And she said, "Oh, Pastor, you know what happened in our church this morning?" Pastor, weißt du, was bei uns passiert ist heute Morgen? I said, "No, what happened?" Ich sagte, nein, was war? She said, "Our pastor stood up." Sie sagt, unser Pastor ist aufgestanden. And he apologized that his project of a restaurant had failed. Und er hat sich entschuldigt, dass das Projekt eines Restaurants versagt hat. They had built a restaurant right by the started a restaurant close to the church building. Denn sie hatten ein Restaurant eröffnet, das genau in der Nähe der Gemeinde war. And they invested money. Und sie haben Geld da investiert. And then he failed. Und dann hat das versagt. So he stood up and apologized to the church. Und er hat halt sich da entschuldigt vor der Gemeinde. And she said to me, "Can you imagine what our pastor has done?" Und sie sagt zu mir, kannst du dir vorstellen, was unser Pastor getan hat? So I said to her, "What did he do?" Und ich sagte, ja, was war, was she hat said, er getan? "What I just told you." Ja, das, was ich dir gerade gesagt habe. And I said, "What did you do then?" Und dann sagte ich zu ihr, na, was hast du dann getan? She looked at me like, kind of nothing. Und sie schaut mich an, na ja, nichts. I said, "If I was you," und ich sagte zu ihr, "I would have stood up," wenn ich du gewesen wäre, "and I would have applauded." Ich wäre aufgestanden und hätte applaudiert. "And I would have said, make some more mistakes." Und ich hätte gesagt, mach noch ein paar mehr Fehler. She looked at me, "Really?" Sie schaute mich an und sagt, echt? I said yes. Ich sagte ja. Because when your pastor's main aim is not to make mistakes, denn wenn das Ziel deines Pastors ist keine Fehler mehr zu machen, you might as well close the church. Dann kannst du gleich die Gemeinde zuschließen. Because you will never get anywhere. Denn du wirst nirgendwo hinkommen. And the Bible, I'm so happy. The Bible shows many things where men and women of God failed. Und ich bin so froh, dass in der Bibel so viele Beispiele enthalten sind, wo Männer und Frauen Gottes versagt haben. Because God wants to encourage us. Denn Gott will uns ermutigen. Not to make mistakes. Dass wir nicht Angst haben, Fehler zu machen. Not that we don't fail in life. Dass wir nicht versagen im Leben. But that we are courageous. Denn nur, dass wir mutig sind. And that we do what he says. Und dass wir tun, was er sagt. The prophet Elijah. Der Prophet Elia. He was a mighty man of God. Er war ein sehr starker Mann Gottes. Most of you probably have read the Bible for quite a while. Die meisten von euch haben sicher die Bibel gelesen. And you know the story when he stood in front of 400 other prophets. Und ihr kennt sicher die Geschichte, wo er vor 400 anderen Propheten gestanden and hat. And they were prophets of Baal. Und die waren Propheten des Baal. And they were arguing which God is the real God. Und die haben da diskutiert darüber, welcher Gott der richtige Gott ist. Elijah's way to evangelize were very simple. Und die Antwort von Elijah war sehr einfach. He said, "You know what? Let's do a deal." Er sagte, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach einen Handel. He said, "You know what? You pray to your God." Er sagte, wisst ihr was, ihr betet zu eurem Gott. "I pray to my God." Ich bete zu meinem Gott. "And the God that sends fire down." Und der Gott, der Feuer schickt, is the real God. Ist der richtige Gott. What do you think? Was denkt ihr darüber? They said, "Yeah, that's a good idea." Sie sagten, ja, das ist eine gute Idee. And then Elijah goes to God and says to God. Und dann geht Elia zu Gott und sagt zu Gott. "Say, God, sorry, I forgot to ask you if it was okay with you." Gott, bitte entschuldige, ich habe dich nicht gefragt, ob das okay ist für dich. "But I'm sure now you have to send the fire because I told them already." But ich bin mir sicher, dass du jetzt ein Feuer senden wirst, denn ich habe es ihnen schon gesagt. Elijah knew God. Denn Elia kannte Gott. He knew that God does everything he can to make his name great. Denn er weiß, dass Gott alles tun würde, dass er seinen Namen so groß macht. He had to do something now. So, also er musste was tun. And so you know the story, the fire came down and all the rest of it. Ihr kennt die Geschichte, das Feuer kam und den ganzen das so, Rest der a Geschichte. A couple of days later, the wife of the king und ein paar Tage später die Frau des Königs says to Elijah, sagt zu Elia, "I will kill you." Ich werde dich töten. "I want your head." Ich will deinen Kopf. You know what happens to Elijah? Und wisst ihr, was Elia passiert ist? He runs away. Er ist davongelaufen. And Gabriel in heaven says to God, "What's going on there?" Und Gabriel im Himmel sagt zu Gott, was geht da vor sich? Wasn't he the Bruce Willis kind of guy before that? Wasn't he the Bruce Willis kind of guy? War er nicht der Bruce Willis? Yeah. A few days ago, he was acting like Bruce Willis. Da war ein Mann, der hat so gehandelt wie Bruce Willis. And now he's running away because a woman said, "I'll kill you." Und jetzt läuft er davon, weil eine Frau sagt, ich töte dich. It really happened. It's in your Bible, not only my Bible. It's in your Bible also. Es ist in deiner Bibel. Es ist nicht nur in meiner Bibel. He hides in a cave. Und er versteckt sich in einer Höhle. God goes to him and says, Elijah, what are you doing here? Und Gott geht zu ihm und sagt, Elia, was machst du hier? We are all shocked in heaven. Wir sind hier im Himmel alle schockiert. I mean, you are our hero. Ich meine, du bist unser Held. What are you doing there? Was tust du da? And you know what Elijah says? Und weißt du, was Elia sagt? I have been so faithful to you, Lord. Herr, ich war so treu dir gegenüber. I have done everything you said. Ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. I am the only one left who loves you. Und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, der dich liebt. And they're now trying to kill me. Und die versuchen jetzt, mich zu töten. Gabriel said, "What shall we do now?" Und Gabriel sagte, was sollen wir jetzt tun? God says to Gabriel, he's just a little discouraged. Und Gott sagt zu Gabriel, du, er ist nur ein bisschen entmutigt. He says, Elijah, please sit down here. Und er sagt, Elia, bitte setz dich hier nieder. Please bring him popcorn and Coca-Cola. Bitte bring him popcorn und Coca-Cola. And he was sitting there. Und er sitzt dort. So he said, just wait here, don't move. Und er sagt, bitte warte hier, beweg dich nicht. So Elijah is there and he's waiting. Und Elia sitzt dort und wartet. And the Bible says in 1 Kings chapter 19. Und die Bibel sagt im 1. Könige Kapitel 19. That the world, all of a sudden there was an earthquake. Da war ein Erdbeben. Then there was a storm. Dann war ein Sturm. Then there was fire. Dann war Feuer. And the Bible says, but God was not in the storm. Aber dann sagt Gott, sie sagt in der Bibel, Gott war nicht im Sturm. God was not in the earthquake. Gott war nicht im Erdbeben. Was God was saying to Elijah, Elijah, I am so big. Was Gott zu Elia gesagt hat, ich bin so groß. Before I turn up, there is already an earthquake. Bevor ich überhaupt aufstehe, ist schon ein Erdbeben. Before I arrive, there is a storm. Bevor ich komme, ist ein Sturm. And then the Bible says there was a still small voice. Und dann heißt es in der Bibel, da war eine sanfte Stimme. And this still small voice was God's voice. Und diese sanfte Stimme war Gottes Stimme. And he said to Elijah. Und er sagt zu Elia. Elijah, what are you doing here? Elia, was tust du hier? He was hoping for a better answer. Und er hat auf eine bessere Antwort gehofft. But you know what happened? Aber wisst ihr, was passierte? Elijah repeated what he said before. Elia hat das wiederholt, was er zuvor gesagt hat. As if God didn't understand the first time. So als ob es Gott nicht beim ersten Mal schon verstanden hätte. I am the only one left. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. What happened to Elijah? Und was ist passiert mit Elia? That happened to Elijah, what can happen to you and me. Und das, was Elia passiert ist, das kann dir und mir passieren. Something happened that discouraged him. Es ist etwas passiert, das ihn entmutigt hat. To courage out of him. Das hat den Mut aus ihm herausgenommen. He came back and he thought all of Israel will bow down to God because God sent the fire. Denn er ist zurückgekommen und hat sich gedacht, ganz Israel wird sich vor Gott beugen, denn Gott hat das Feuer geschickt. But instead of that, they want to kill him. Aber anstelle dessen wollten sie ihn töten. Sometimes in our lives we have dreams and we have plans. Und manchmal in unserem Leben haben wir Pläne und Träume. And things don't turn up the way we hoped. Und die Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie wir gehofft hätten. And what happened? We become discouraged. Und was passiert? Wir sind entmutigt. I remember there was a time when I used to pray for sick people a lot. Da war eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr viel für kranke Leute gebetet habe. If anybody was sick, I put my hands on them and pray for them. Denn wenn irgendwer krank war, habe ich ihnen die Hände aufgelegt und für sie gebetet. I would look for the people who looked the worst case. Und ich habe auf die Menschen geschaut, die wirklich am schlimmsten dran waren. Really? And then more and more I start to put my eyes more on the people who did not get healed. Und dann habe ich mich mehr auf die Leute konzentriert, die nicht geheilt wurden. Instead of those who do get healed. Anstelle dessen auf die zu schauen, die geheilt wurden. And I became discouraged. Und ich wurde entmutigt. And then I let other people do the praying for the sick. Und dann habe ich andere Leute eingeladen, für die Kranken zu beten. And I call it I delegate. Und ich nannte das Delegieren. Delegate. Ich habe einfach delegiert. And you know what was happening? Und wisst ihr, was passierte? I was discouraged. Ich war entmutigt. But only I knew this. Aber nur ich wusste das. I had lost courage to pray for people. Ich habe den Mut verloren, für Leute zu beten. There are things that happen in our life that take courage out of us. Und das sind Dinge, die passieren in unserem Leben, die den Mut uns wegnehmen. You know, there are some situation that happens in your life is not what happens to you that is most destructive, is the aftermath is more destructive. Also das, was uns passieren kann in unserem Leben, ist nicht das, der Umstand, sondern das, was nachher kommt. Where maybe some years ago you were expecting many more things from God. Vielleicht hast du vor einigen Jahren viel, viel mehr von Gott erwartet. And then not so many things happened. dann sind nicht sehr viele Dinge geschehen. And you make your dream smaller. Und dann, dann verkleinerst du deine Träume. Your expectation smaller. Und deine Erwartungen werden geringer. And why do you do that? Und warum tust du das? Because courage has left you. Weil dich der Mut verlassen hat. Maybe you have been praying for somebody, a member of your family. Vielleicht hast du für eins deiner Familienmitglieder gebetet. Maybe for your children. Vielleicht für deine Kinder. Maybe for your husband. Vielleicht für deinen Mann. And maybe it looks in some respect that he's actually getting worse and not better. Und vielleicht schaut es in einigen Fällen so aus, als ob er schlimmer wird als besser. God wants you to learn to keep courage in yourself. Und Gott möchte, dass du lernst, dass du in dir den Mut behältst. That you stay encouraged. Dass du einfach in dieser Haltung des Mutes bleibst. This is why I believe every church should have a culture of courage. Deswegen glaube ich, dass jede Gemeinde eine Kultur von Mut haben soll. A culture of encouragement. Eine Kultur des Ermutigens. Everybody should come into the church here with a big syringe in their hands. Spritze. Jeder soll hier mit einer ganz großen Spritze hereinkommen. Because discouragement is when courage is sucked out of you. Denn Entmutigung ist, wenn der Mut aus dir herausgesogen wird. But encouragement is when somebody puts courage in you with a syringe like this. Zoom. But Ermutigung ist, dass du eine Spritze kriegst. And you come to every meeting with a dose of encouragement in you. Und du kommst zu jedem Treffen mit einer Dosis von Mut. And you look for a victim. Und du suchst dir ein Opfer. You see Carmen? Siehst du mich? And then you think her hair looks different today. Und du denkst dir, na, ihr Haar schaut heute anders aus. And you say, Carmen, have you been to the hairdresser? Und du sagst, Carmen, warst du beim Friseur? And Carmen says, yeah. Und sie sagt, ja, ich sag ja. And you say, well, that hairstyle looks good on you. Und du sagst, ja, der Haarschnitt passt dir super. You think, well, that's not very spiritual. Und du denkst dir, das ist nicht sehr geistlich. I tell you, for a woman, that's very spiritual. Ich sag dir, für eine Frau ist das sehr geistlich. And when a woman goes by a man, und wenn eine Frau an einem Mann vorbeigeht, and she notices that he has the iPhone 4. Und sie bemerkt, dass das neue iPhone 4 hat. Then you say, wow, you have the new iPhone 4. Und du sagst, wow, du hast das neue iPhone 4. Wow, you know, a man is very encouraged. Du weißt, der Mann ist sehr ermutigt. And he starts to talk to you about everything that you can do with the iPhone 4. Und er beginnt mit dir über alles zu sprechen, was er damit tun kann. Maybe a little child talks to you. A little child. Vielleicht spricht ein kleines Kind mit dir. A young girl talks to you. Ein kleines Mädchen spricht zu dir. And she says, when I become older, I want to become the best dancer in Vienna. Und sie sagt zu dir, wenn ich älter werde, möchte ich die beste Tänzerin werden in Wien. What do we say? Und was sagen wir? Oh, that's nice. Das ist ganz lieb. Or you say, yeah, okay, yeah. When I used to have also dreams like that when I was a little girl. Und du sagst dann so, ja, ich hatte auch Träume, als ich jünger war. Or we as a church say, really? We are gonna help you to become the best dancer in Vienna. Aber weißt du, was du sagst? Ja, wir werden dir helfen, dass du die beste Tänzerin der Welt wirst. We develop a culture of encouragement. Und wir entwickeln eine Kultur der Ermutigung. And we encourage each other. Und wir ermutigen einander. Somebody said, did you have only these words for us in the church here? This morning somebody asked me. Hast du nur diese Worte für uns hier? I said, you know what? I preach this message everywhere in the world I've been. Ich sage zu ihr, ja, ich predige diese Botschaft überall auf der ganzen Welt, wo ich war. You know why? Because encouragement is so, we need encouragement so much. Und weißt du warum? Weil wir so sehr Ermutigung brauchen. I used to be a person who did not encourage people. Ich war mal eine Person, die Menschen nicht ermutigt hat. I just hat. Didn't do it. You know, I forgot about it. Ich habe das nicht gemacht, ich habe es einfach vergessen. I was not the person who encourages so much. Ich war nicht eine Person, die so viel ermutigt hat. You know, I kept all these things to myself. Ich habe das einfach bei mir behalten. If the preacher preached well, I just thought he preached well. Also wenn er gut gepredigt hat, der Pastor, habe ich mir gedacht, ja, er hat sehr gut gepredigt. I didn't think of going to him and tell him that. Ich habe nicht einmal daran gedacht, zu ihm zu gehen und ihm das zu sagen. Because I did what most people do. Denn ich tat, was die meisten Leute tun. He already knows that. Er weiß das ja. If somebody's got some new clothes, I wouldn't tell him because he already knows that. Wenn jemand neue Kleidung hat, dann sage ich das der Person nicht, denn er weiß es ja selber. So one day I wrote right beside my bed on a piece of paper. Einmal habe ich auf der Rückseite meines Bettes geschrieben. Have you encouraged someone today? Hast du heute jemanden ermutigt? And every time I went to sleep, I saw that on the way to my bed. Und jeden Abend, wenn ich zu Bett ging, habe ich das auf meinem Bett gesehen. And so I learned to be an encourager. So habe ich gelernt, dass ich eine Person bin, die ermutigt. Every day find reason to encourage people. Jeden Tag fand ich Gründe, um Menschen zu ermutigen. Call children, young girls, you are a princess. Ich habe zu jungen Mädels gesagt, du bist eine Prinzessin. And when I see a boy with his lovely hat on, I say, that looks really cool on you. Oder wenn ich einen Burschen sehe mit einer Kappe, sage ich, das schaut sehr cool aus an and dir. Like last night, the guy on the guitar in the church played a great solo. Und letzten Abend in der Gemeinde hat ein junger Mann ein super Solo gespielt. So I went to him and said, that was the best I've heard from you until now. Und da habe ich zu ihm gesagt, das war das Beste, das ich bis jetzt von dir gehört habe. He said to me, really? Und er sagte zu mir, wirklich? He went home a few meters bigger than he came. Und er ist heimgegangen ein paar Meter höher, als er gekommen ist. If we start to all of us do that. Und wenn wir alle das tun. We develop a culture of encouragement. Dann entwickeln wir eine Kultur des Ermutigens. Something becomes culture. Und es wird etwas zu einer Kultur. When you do it without thinking. Wenn du das machst, ohne darüber nachzudenken. Without noticing. Ohne dass du das bemerkst. I am Italian without thinking about it. Ich bin ein Italiener, ohne dass ich darüber nachdenke. I am culturally Italian. Ich bin aus von meiner Kultur her Italiener. And when you become an encourager culturally, und wenn du ein Ermutiger wirst kulturmäßig, then you do it without even thinking about it. Dann tust du das ohne darüber nachzudenken. Then you will see that this church will become a place where dreams, more dreams than ever before, will come true. Dann wirst du sehen, dass in dieser Gemeinde mehr Träume als jemals zuvor wahr werden. When people are discouraged, they will come to the meeting. Some people say, oh, I didn't feel good, so I didn't come to the meeting. Und wenn Menschen kommen zu den Treffen und sie sagen, na, ich fühlte mich nicht gut. Then I say to people, you should come when you're not feeling good. You should come to the meeting on purpose. Und dann sage ich zu den Leuten, du sollst kommen, wenn du dich nicht gut fühlst. Genau dann. Because then you get encouraged. Denn da wirst du ermutigt. And if we as churches are encouraging people, we come and be encouraged. Und wenn wir Gemeinden haben, die nicht ermutigen, dann kommen wir und ermutigen. You know, our lives can be an encouragement or a discouragement. Ihr wisst, unsere Leben können ein Leben sein der Ermutigung oder des Entmutigens. Listen, the most introverted person. Hört zu, die meist introvertierte Person. Influences 10,000 people in his lifetime. Beeinflusst 10,000 Menschen in seinem Leben. That is a statistic. Das ist eine Statistik. The most introverted person influences 10,000 people in his lifetime. Also die Person, die am meisten introvertiert ist, beeinflusst 10,000 Menschen in seinem Leben. That means loads of people are looking at you. Das heißt, dass sich sehr viele Menschen anschauen. Old people. Alle Menschen. Young people. Junge Menschen. They are looking at us. Sie schauen uns an. You know, we think sometimes that teenagers and children don't really realize what's going on. Denn wir denken oft, dass kleine Kinder oder Teenager nicht realisieren, was vor sich geht. That's a big, big mistake to think that. Das ist ein sehr, sehr großer Fehler, so zu denken. Teenager look at our lives just like as we watch an action film. Teenager schauen uns so an, so wie wir zum Beispiel einen Actionfilm anschauen. We are their heroes. Wir sind ihre Helden. And they are hoping that the hero at the end wins. Und sie hoffen, dass der Held am Ende gewinnt. I don't mind watching an action film when the hero gets bullets and shot left and right. I don't mind that. Also ich persönlich, ich bin darüber nicht besorgt, wenn ich mir einen Actionfilm anschaue und der Held wird da angeschossen. Und as long as he stays alive, solange er am Leben bleibt. And at the end he wins. Und am Ende gewinnt er. I don't like any film when the hero dies. Und ich mag keinen Film, wo der Held stirbt. I like the Jesus film because the hero was risen from the dead. Und ich mag die Jesus-Filme, weil der Hero ist vom Tod auferstanden. But if the Passion of Christ ended that he died, that was a bad film. Aber wenn Jesus, also der Jesus geendet hätte mit dem Tod, dann wäre das ein schlechter Film. So our lives can be encouraging. Unser Leben kann Ermutigung sein. Or discouraging. Oder Entmutigung. If your life was a movie. Wenn dein Leben ein Film wäre. What would people say when they left the cinema? Was würden die Menschen über dich sagen, wenn sie das Kino verlassen? About what they just watched. Über das, was sie gerade gesehen haben. We can be so encouraging. Wir können so ermutigend sein. You know. You can be most encouraging when you are going through difficult times. Und du kannst am meisten ermutigend sein, wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Because when you're going through difficulties. Denn wenn du durch Schwierigkeiten gehst. You keep faith in God. Dann glaubst du Gott. You keep faith du glaubst, in God. Du hast Glauben in Gott. Du behältst deinen Glauben an Gott. And sometimes even you become an encourager, although you need encouragement. Und manchmal wirst du zum Ermutiger, obwohl du es bist, der Mut braucht. Then we become encouraging. Und wir werden zu denen, die ermutigen. Have you ever visited people in a hospital and you went home more encouraged than when you came? Hast du jemals Leute besucht im Krankenhaus und du warst nachher ermutigt oder mehr ermutigt als bevor du gekommen bist? You should have encouraged them and they encouraged you. Du hättest sie ermutigen sollen, aber sie haben eigentlich dich ermutigt. Wow. Wow. One day some of the people of Israel said to Moses. Eines Tages haben die Kinder Israels zu Mose gesagt. You know Moses, we want to stay at this side of the Jordan. Don't let us go across. We stay here. Sie haben gesagt zu Mose, wir wollen auf dieser Seite des Jordans bleiben und lass uns nicht hinübergehen. And Moses said to them these words, listen. Und Mose sagte zu ihnen folgende Worte. Shall your countryman go to war while you stay here? Sollte dein Kriegsmann in den Krieg ziehen? Why do you discourage the Israelites from going over into the land God has given them? Und warum entmutigst du das Volk Israel, in das Land zu gehen, das Gott ihnen gegeben hat? You know, very often when we do, you know, things when we follow Christ like lukewarm. Und manchmal ist es so, dass wir lauwarm werden, wenn wir Jesus nachfolgen. And our attitude becomes discouraging for the people around us. Und unsere Einstellung, unsere Haltung wird entmutigend für die Leute um uns herum. But if we stay passionate for Christ. Aber wenn wir leidenschaftlich bleiben für Christus. You know, when people come here and watch you with their hands up in the air, worshiping God. Denn wenn die Leute hierher kommen und dich anschauen und beobachten, wie du die Hände hebst und Gott anbetest. You are encouraging even while you're worshiping God. Dann wirst du zum Ermutiger, während du Gott anbetest. One day I was in a church in England. Einmal war ich in einer Gemeinde in England. And it was a great church. Es war eine großartige Kirche. Lots of people. Viele Leute. A big band. Und eine sehr große Band. And there was a choir on the left. Und da war links ein Chor. And they were worshiping God and praising God. Und die haben Gott angebetet und Gott gepriesen. And they were jumping on the steps they were standing on. Und die sind gesprungen. And old and young, there was a mixed age in that group. Und da war eine Mischung der aller Altersgruppen. And when I was looking at them, they were so radiant. Und als ich sie angeschaut habe, haben sie so gestrahlt. I thought, wow. Ich dachte, wow. They really, even if you did not want to worship, they made you worship. Auch wenn du nicht anbeten wolltest, sie haben dich einfach zum Anbeten gebracht. Just looking at their faces. Nur deren Gesichter anzuschauen. And then I realized there was no microphones to pick up their voices. Und dann habe ich bemerkt, dass da gar keine Mikrofone installiert waren, um deren Stimmen aufzunehmen. I looked very carefully. Und ich habe sehr genau geschaut. No microphones. Keine Mikrofone. So when I was having dinner with the pastor, I said to him, "Oh, great worship team there." Und als ich dann zu Abend gegessen habe im Pastor, habe ich gesagt, das ist ein großartiges Anbetungsteam. And I said to him, "You have a great choir." Und ich sagte, du hast einen sehr großartigen Chor. And then he said, "Oh yeah, wonderful." Und er sagt, ja, wunderbar. And I said to him, "But I didn't see any microphones. I couldn't hear them." Und ich sagte, ich habe aber keine Mikrofone gesehen, ich konnte sie nicht hören. Yeah. He said to me, "Oh yes, we do that on purpose." Und er sagt, ja, das tun wir mit Absicht. I said, "What? On purpose?" Warum mit Absicht? Yeah, he said, "These people can't sing." Er sagte, diese Leute können nicht singen. I said, "What? They can't sing. The choir can't sing. Nicht singen. Der Chor kann nicht singen." He said, "You know why I have them up there?" Weißt du, warum ich sie da oben stehen Because habe? They are worshippers. Weil sie sind Anbeter. And when you look at them, wenn du sie anschaust, they encourage you to worship God. Die ermutigen dich, dass du Gott anbetest. But they can't sing. Aber sie können nicht singen. They sing wrong. Sie singen falsch. So we don't put the microphone on them. Also ich habe da besser kein Mikrofon. I thought that's a good idea. I thought. Ich sag, das ist eine gute Idee. You know, where, the way you are passionate about God encourages people around you. Die Art und Weise, wie du leidenschaftlich bist für Gott, ermutigt Leute um dich. When we love God with passion and we love one another with passion. Wenn wir Gott lieben mit Leidenschaft und einander lieben mit Leidenschaft. That's what people want to do. Und das ist es, was Leute tun you wollen. You never have to teach somebody to love God with passion if the church is passionate. Du brauchst sie nie lehren, dass sie Gott leidenschaftlich lieben, wenn die Gemeinde leidenschaftlich ist. In Hebrew chapter 3 verse 13. In Hebräer 3 Vers 13. I just read it. I just say it to you. He says, encourage one another daily. Es steht dort, ermutigt einander täglich. Encourage one another daily. Ermutigt einander täglich. In Romans chapter 15 and verse 5. In Römer 15 Vers 5. He says, may the God who gives you endurance. Möge der Gott, der dir Ausdauer gibt and encouragement, und Ermutigung, give you a spirit of unity. Gebe dir einen Geist der Einheit. The Bible is full of words that says encourage each other, encourage each other, encourage each other. Und die Bibel ist voll mit Worten von ermutigt einander, ermutigt einander, ermutigt einander. You know why? Und wisst ihr warum? Because we need courage. Weil wir brauchen Ermutigung. We need courage. Wir brauchen Mut. One day I read on a piece of paper. Eines Tages habe ich auf ein Stück Papier geschrieben. This person wrote courage. Diese Person hat geschrieben Mut. Courage is courage is not, that's right. He says courage is not absence of fear. Und die Person schrieb Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht. But he says it's the knowledge. Es ist das Wissen, that there is something more greater than your fear. Dass es etwas Größeres gibt als Furcht. Sometimes we do in life we fear things. Und manchmal im Leben wir fürchten Dinge. We think, no, I'm not sure I can do that. Und wir denken uns, na, ich bin nicht sicher, ob ich das kann. But courage will make us do things that go beyond our fears. Aber Mut veranlasst uns, Dinge zu tun, die über unsere Furcht hinausgeht. Maybe you had dreams that you have laid aside. Vielleicht hattest du Träume, die du beiseite gelegt hast. Because you lost courage about these dreams. Denn du hast den Mut verloren über diese Träume. Maybe you have lost courage about God's plan for your life. Vielleicht hast du den Mut verloren über Gottes Pläne in deinem Leben. Maybe there are unfulfilled promises in your life. Vielleicht gibt es unerfüllte Verheißungen in deinem Leben. Maybe you are a person who has been praying for his healing for many years and nothing is happening and you are discouraged. Vielleicht bist du eine Person, die schon jahrelang um Heilung betet und es ist nicht passiert. Du bist entmutigt. Or maybe your failures have brought discouragement in your life. About yourself. Oder vielleicht haben deine eigenen Fehler Entmutigung gebracht in deinem Leben. Maybe there was a time when you were dreaming big dreams. Vielleicht gab es eine Zeit, wo du sehr groß geträumt hast. And expecting many great things. Und sehr viele große Dinge erwartet and hast. And you don't do that anymore. Maybe. Und nun tust du es nicht mehr. Because you are discouraged. Weil du bist entmutigt. You know, sometimes there are churches who carry discouragement in them. Und manchmal gibt es Gemeinden, die Entmutigung verbreiten. No, carry discouragement. They have. Sie haben Entmutigung in sich. You may not see it. Du siehst es vielleicht but nicht. But it's there. Aber es ist dort. And God wants to restore courage in each one of our lives. Und Gott will Mut wiederherstellen in jeden einzelnen von uns. Can we close our eyes for just a second? Und können wir unsere Augen für eine Sekunde schließen? I would like to pray. Und ich möchte beten. The young guy maybe who was playing the piano, if you could come and vielleicht. Do some nice. Sounds. You play really well. Applause, yeah, you know. Let's pray just for just a few seconds. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. That you are a powerful God. Dass du ein starker Gott bist. And you can in 1 minute und du kannst in einer Minute do something in our lives, etwas in unserem Leben tun. Repair something in our lives, etwas wiederherstellen in unserem Leben. You can restore us, du kannst uns wiederherstellen. For things that have happened through many years in our lives, über Dinge, die vielleicht vor Jahren in unserem Leben geschehen sind. You don't need always years to repair us. Und du brauchst nicht immer Jahre, um uns wiederherzustellen. You don't need a long time to restore courage in us. Und du brauchst nicht lange, um Mut in uns wiederherzustellen. Father, I pray that wherever courage has gone, Vater, ich bete dort, wo der Mut uns verlassen hat, that courage will come back to each one in this place. Dass Mut wiederkommt zu jedem Einzelnen an diesem Ort. Father, I pray that those who are courageous, Vater, und ich bete, dass die, die mutig sind, that they will keep that courage in them and not let it go. Dass sie diesen Mut in sich bewahren und es nicht von sich weggeben. Father, I pray that discouragement will be replaced with courage tonight. Vater, ich bete, dass Entmutigung ersetzt wird mit Mut. Father, I pray that even this group of people as a church, und Vater, ich bete, dass diese Gemeinde hier, that they will have bigger dreams for the future than they never had before. Dass sie größere Träume für ihre Zukunft haben als jemals zuvor. That there will be a place of encouragement. Und dass es ein Ort wird der Ermutigung. Where dreams come true. Wo Träume wahr werden. I pray for the spirit of faith to rise up in each one here. Und ich bete, dass der Geist des Glaubens sich in jeden Einzelnen erhebt in uns. I feel there are people here in this church who will do unusual things. Und ich spüre, dass das hier Menschen sind in dieser Gemeinde, die ungewöhnlich, außergewöhnliche Dinge tun. There are people here that with their gifts will do things that no one has heard of before. Und ich fühle, dass hier Menschen sind in diesem Ort, die Dinge tun werden, die von denen noch niemand je gehört hat. And to do that you need courage. Und um das zu tun, brauchst du Mut. I feel that this church will do things that no other church has tried before. Ich fühle, dass diese Gemeinde Dinge tun wird, die noch keine andere Gemeinde je zuvor probiert hat. And for this you need courage. Und dafür brauchst du Mut. And Father, I pray that the courage will be so strong in this church. Und Vater, ich bete, dass der Mut so stark wird in dieser Gemeinde. It will be one of the first things that people will feel and notice when they walk in here. Dass es eins der ersten Dinge sein werden, die Menschen spüren, wenn sie hereinkommen. Amen. Amen. Thank you for listening to me very carefully. Danke, dass ihr mir so zugehört habt.